Nummer 8. Hallo Jürgen, hier ist Udo. Gehen wir am Samstag wieder joggen? Am Samstag kann ich leider nicht. Aber am Sonntag. Okay, dann am Sonntag. Um 10? Ja, um 10 ist gut. Super, dann sehen wir uns am Sonntag. Ich hole dich ab. Hallo Jürgen, hier ist Udo. Gehen wir am Samstag wieder joggen? Am Samstag kann ich leider nicht. Aber am Sonntag. Okay, dann am Sonntag. Um 10? Ja, um 10 ist gut. Super, dann sehen wir uns am Sonntag. Ich hole dich ab.